Ob auf Atlantis ein Baldur und in Deutschland ein Jesus von den Azteken Hebräern gemartert wurde oder ob es sich um die gleiche Persönlichkeit handelt, wird Gegenstand genauer Forschung sein müssen. Jedenfalls wurden von den Hebräern und den mit ihnen verbündeten Taifalen, den Teufeln und Satanen, zahllose Opfer in gleicher Weise gemartert. Erhalten hat sich aber nur die Kunde von der Tötung des gewaltigen Mannes Baldur, Jesus. Nach den bisherigen Unterlagen lässt sich Folgendes ins Licht historischer Tatsachen rücken und behaupten: Ein hochgesinnter Germane, Esus oder Jesus, vermutlich Baldur und der Messias der Bibel, hat gelebt, und zwar vor der letzten Flut, also vor dem Untergang von Atlantis. Seine Person hat im Andenken germanischer Stämme fortgelebt. Seine Lehren wurden von hochgesinnten Germanen aufgezeichnet und erhielten sich in verschiedenen Stämmen. Die von großer Weisheit zeugenden indischen Rassengesetze des Manu, des Mannes, Jesus, der Mann von Gott, die von den Germanen aus ihrer nordischen Urheimat nach Indien gebracht wurden, und die Evangelien des Buddha dürften Lehren des Manu, Meni, Esus, Jesus enthalten. Ein Gott, ein Ahne, Jesus, Esus, Jesus, wurde noch in historischer Zeit im westlichen Mittelfranken von angeblich heidnischen Germanen verehrt. Es ist wahrscheinlich, dass der Name Hesselberg in Mittelfranken bedeutet Berg des Jesus, Esus, da unsere Vorfahren ihre heiligen Berge gerne großen Vorfahren weihten. Mit dem königlichen Helden und Heiland Jesus und seinem Zeichen, dem Hakenkreuz, gegen die dunkle Welt des Niederrassentums und ihre Zeichen, Drachen, Schlange und Sowjetstern. Das muss der Kampfruf der christlichen Germanen werden und der der künftigen deutsch-christlichen Kirche. Nach Palästina und Vorderasien eingewanderte Germanen brachten die Erinnerung an seine Person und seine Lehren dorthin. Sie breitete sich in Kleinasien aus. Zahlreiche Germanengemeinden entstanden und wurden, wie die Lehre Jesu, eine Gefahr für das Judentum. Die durch Juden ins Werk gesetzte Verfolgung der Jesus-Anhänger, der Christen, vermochte nicht, diese auszurotten. Da griff das Judentum zu einem alten Mittel. Es schlüpfte durch die Taufe zum Schein in das Christentum ein, erlangte durch seine Anmaßung die Führerschaft und fälschte die Jesusgeschichte und die Evangelien für seine Zwecke um. Nicht ohne Widerspruch nahmen die Germanen diese Fälschungen hin. Schon Bischof Martion kämpfte um 150 gegen die jüdischen Bibelverfälscher. Siehe Dr. Falb, Luther und Martion gegen das Alte Testament. Aber das in der christlichen Kirche übermächtig gewordene Judentum verstand es, die Wahrheitssucher und Wahrheitskünder mit Feuer und Schwert auszurotten und sein Lug- und Truggewebe in der Germanenwelt mit Gewalt auszubreiten, um im Gefolge und im Schutz der mehr und mehr verjudeten Kirche in die Germanenvölker eindringen und diese als angeblich heiliges Volk Gottes nach alter atlantisch-hebräischer Sitte auszubeuten und versklaven zu können. Nebenbei verstand es das Judentum, einen guten Teil seines aztekisch-hebräischen Kultus und seine grob sinnlichen heidnischen Lehren über Sühneopfer in das Christentum einzuschmuggeln und die Kirche zu einem Instrument zur Erreichung seiner Weltversklavungspläne zu machen, was K. von Widdumshoff nachweist in »Die entdeckten schwarzen Henker Deutschlands«, Großdeutscher Verlag, Weißenburg in Bayern. Als die Belange der jüdischen Rasse in der christlichen Gedankenwelt genügend gesichert waren, da zwang das jüdische Bankkapital den römischen Kaiser Konstantin, die jüdisch-christlich-abergläubische Mischweltanschauung zur christlichen Staatsreligion zu erheben. Diese Mischreligion wurde dann mit Feuer und Schwert als christliche Kirche ausgebreitet und den Völkern des Nordens mit allen Segnungen der Rassenzersetzung, der Zinsknechtschaft, der Bodenenteignung, Spekulation und der Verwirrung der Rechtsbegriffe aufgezwungen. Ein gewaltiger König oder Königssohn der Germanen, der Kelten, der Helden, die Hellen, Blonden, hat nach dem Dargelegten vor langen Zeiträumen in der Weltgeschichte eine große Rolle gespielt, und zwar zu der Zeit ihrer größten Bedrängnis durch die Atlanta Ebräer, welche in verheerenden Kriegszügen nach Deutschland gekommen waren und dort ein schauerliches Regiment führten, verbunden mit Frauenschändung, so wie die Franzosen am Rhein, und Menschenfresserei, was wir aus den Bohuslänner Bilderschriften erkennen. Wie heute das deutsche Volk auf die ihm durch das Niederrassentum drohende entsetzliche Gefahr aufmerksam gemacht werden muss, so mag es dieser Jesus getan haben. Er forderte, wie in Abschnitt 37 noch dargetan wird, zur Vernichtung der hebräischen Kinder der Finsternis auf, zu einer reinen Rassenscheidung und zur notwendigen Rassenzucht, und stellte Richtlinien für seine Volksgenossen, die Evangelien, auf, deren Befolgung von dem Versinken in die Flut des Niederrassentums bewahren sollten. Zweifellos ist der indische Gott Manu, der die strengen Rassengesetze verfasste, gleichzusetzen mit dem Manus der Deutschen und dem Gott Meni, also Führer, in Vorderasien und damit mit dem gewaltigen Germanensohn Jesus. Es ist klar, dass die Tätigkeit und die Lehren dieses wahren Heilandes seines Volkes dem Ebräertum Tod und Vernichtung bedeuteten. Es wurde sein Tod beschlossen. Ein Hebräer fand sich, wie immer, als Verräter des vertrauensseligen Germanen. Jesus wird von der herrschenden jüdischen Schicht ergriffen und als Aufrührer und als Empörer gegen den jüdischen Priesterstaat gefangen und nach alter indianisch-hebräischer Opfersitte an das Holz geheftet, das heißt an einem Baum mit ausgebreiteten Armen aufgespannt und gemartert, und zwar durch Pfeilschüsse und Lanzenstiche, vermutlich im Frühjahr. Er sollte nach aztekisch-hebräischem Ritus und Aberglauben als Sühneopfer für die atlantisch-hebräischen Unterdrücker sterben, sein Blut ihnen die Herrschaft verbürgen. Der alte Opferritus gebot, ihm kein Bein zu brechen, sondern ihn in Martern sterben zu lassen. Die Hand über Jesu Kopf ist das Stammeszeichen indianisch-hebräischer Stämme, die ihn marterten. Jesus wird scheintot. Zwei tapfere Frauen, die beiden Marien, scheinen bei seiner Abnahme und Wegnahme eine große Rolle gespielt zu haben. Er soll wieder erwacht und gesund geworden sein und an der Befreiung seines Volkes von Schlange, Drache mit Stern mitgewirkt haben, nach Ebeta. Es ist seltsam, dass die Sagen der vorchristlichen Kelten in Kleinasien von Adonis und Esus erzählen, dass er im Frühjahr von einem wütenden Eber, das ist das Stammeszeichen der Ebräer, zerfleischt wurde. Dies und die Osiris-Isis-Sage, Baldur-Indra- und Buddha-Tamuz-Bechu-Sage sind ein Stück seiner Lebensgeschichte, die mit den Germanen unter alle Völker wanderte. Nach den erwähnten Erminenüberlieferungen soll sich das vor Jahrtausenden vor der Flut, also vor dem Untergang von Atlantis, in Goslar abgespielt haben, was mit den Ausführungen Ebetas und Franz von Vendrins übereinstimmen würde. Von dem Kampf der Deutschen mit den Ebräern berichten auch die Bohuslänner Bilderschriften. Nach astronomischen Berechnungen der mit den Text verbundenen Sternbilder wäre diese entscheidende Befreiung vor 60.000 Jahren geschehen. Zu diesem Ergebnis kommt auch Ebeta in seinem Buch »Die Erde und unsere Ahnen«. Die Zeit Jesu oder Baldurs wäre also auf 60.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung anzusetzen. Nach den Berechnungen der ägyptischen Priester über den Untergang von Atlantis auf 11.500 Jahre. 1.000 Jahre sind vor ihm wie ein Tag.